Und Kenga, wie geht's also? Oh ja, kein Problem eigentlich. Ja, passt alles so. Ja, ich war als Letztchen an, ich denke, komm, machen wir wieder was für die Lenöre, aber mir ist nichts rechts eingefallen. Dieser Pianospieler geht mir auf die Nüsse, das sag ich dir. Das ist ein Mordsegel, echt. Dieses Geklimper, das macht mich völlig kirre. Ja, wir haben sowas ja schon mal gehört, da wo wir da, wo war das in Konstanz, das ging auf die Stimmt. Nüsse. In Konstanz? Ja! Nee, das war. Und ich könnte ihm echt eine reinbatschen, dem Wichser. Dieses Geklimper, das nervt mich tierisch. Genau, das war da, wo der Gerd genial von der Brücke spucken wollte und sich dann selber ins Gesicht krotzt hat. Das ja, war der großartig. Das war ja. Oh, Wahnsinn. Du, wenn der nicht bald aufhört, ich verstehe das gar nicht. Also langsam muss ich echt was machen, aber ich trinke nun mal nur Bier so lang. Petra, bringst du mir ein Bier? Mir bitte auch eins. Oder dann halt ich nehme Wasser. Wasser? Ist auf der Linie 8 oder was? Oh, der nervt mich jetzt, ey. Jetzt, ich hau dir meine rein. Scheißdreck, ihr Elendiger. So ein Wichser. Hörst du auf mit dem Klavierspiel jetzt? Das kann ja wohl nicht sein. Den grätschen wir jetzt weg davon. Das ist ja du Arschloch, du Blödes. Das kann ja wohl nicht hier. Ah, verpiss dich, Mann. Mal einen Profi ranlassen. Ranze und darauf bin ich stolz. Gang damit zum Tante und suche Frau mit Holz. Ein Ranze, der ist praktisch, der macht das Tote rutscht. Doch leider verhindert er, dass mein Poppe richtig flutscht. Ich hab mein Zipfel lange gesehen, selbst wenn ich mich im Spiegel dreh, das regt mich auf. Im Sommer ist er ideal, da brauchst du keinen Sonnenschirm. Der Ranze wirft den Schatten von der Sohle bis zum Hirn. Der Ranze ist schon praktisch, wenn du im Wirtshaus bist. Da kannst du zur Not ein Bier abstellen, wenn dort kein Tisch frei ist. Ich hab mein Zipfel lange gesehen, selbst wenn ich unterm Tisch na gang, das macht mir bang. Ich mag echt kein Wasser, ich trink lieber nur ein Bier. Und bleib nochmal für eine Stunde hier. Ich tanz mit meinem Ranze und komm hin, regiere vier. Und der Hirt, der schleift mir nah zu dir. Ich mag echt kein Wasser, ich trink lieber nur ein Bier. Und bleib nochmal für eine Stunde hier. Ich tanz mit meinem Ranze und komm hin, regiere vier. Und mein Alte will nix mehr von mir. Ein Ranze muss halt haben, denn sonst bist du kein echter Kerl. Da brauchst du ein dichtes Fell. Denn das Fell ist wirklich wichtig. Im Winter hält sie warm. Und Frauen stranden drauf, weil der Ranze hat einen Charme. Ich hab mein Zipfel lange gesessen. Wenn ich mir mein Fell abmähe, kann das denn sein? Wir waren beim Fett absaugen, doch geholfen hat es nix. Mein Alte sagt, muss nur mit weg, sie ist ein blöde Wix. Ich kauf mir jetzt ein Fahrrad und fahr damit ums Dorf. Hoch voll geschwind in Nebenei und riech recht streng nach Stoff. Ich hab mein Zipfel lange gesehen und jetzt tut mir der Arsch noch weh, scheiß Fahrerei. Ich mag echt kein Wasser, ich trink lieber noch ein Bier und bleib noch ein Führerstempel hier. Ich tanz mit meinem Ranze und komm hin, regiere vier. Und der Hirt, der schleift mich nah zu dir. Ich mag echt kein Wasser, ich trink lieber nur ein Bier. Und bleib nochmal für eine Stunde hier. Ich tanz mit meinem Ranze und komm hin, regiere vier. Und mein Alte will nichts mehr von mir. Was ist denn los?